Hallo, hallo, meine lieben Freunde, wir sind zurück mit dem dritten Teil zur Serie zu vergeben. Jetzt kommt die nächste Frage, die ich euch stellen möchte. Auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Und zwar, warum sollen oder warum müssen wir vergeben? Eigentlich wäre ja richtig gesagt, wir müssen vergeben, nicht wir sollen. Aber das ist ja auch so eine Sache. Wir Christen, wir sind ja auch politisch so korrekt geworden, nicht wahr? Die Liebe zeigt, ja, wir sollen. Die Tatsache ist, wir müssen. Und weißt du, warum wir müssen? Aus dem einzigen Grund, dass wir nicht mehr uns selbst gehören. Jesus hat uns erkauft mit seinem Blut und in dem Augenblick, wo jemand für dich bezahlt hat, bist du nicht mehr dein Eigen. Indem du nicht mehr dein Eigen bist, kann der entscheiden, dem du gehört. Und der hat gesagt, dass wenn du nicht vergibst, sündigst du. Eine starke Aussage, oder? Hör zu, in den letzten Tagen hat der Herr sehr viel zu mir gesprochen über unsere Freiheit und unser Recht. Viele Dinge, die wir denken, wir haben ein Recht, haben in Wirklichkeit gar kein Recht dazu. Und wir nehmen uns das Recht, obwohl wir es nicht haben. Recht ist eine legale Autorität. Und ich werde dir das zum Beispiel ganz simpel erklären. Ich bin überlegen, ob ich nicht da vielleicht eine längere Serie mal drüber aufnehme. Zum Beispiel, du als Christ, du hast nicht das Recht, dir Sorgen zu machen. Das Recht hast du nicht. Du hast aber die Freiheit, dir Sorgen zu machen. Gott hat dir den freien Willen gegeben und mit dem freien Willen, den Gott dir gegeben hat, kannst du dich entscheiden, dir Sorgen zu machen oder dir keine Sorgen zu machen. Das erlaubt er dir, weil er dir den freien Willen gegeben hat. Das heißt aber nicht, er hat dir das Recht gegeben, dir Sorgen zu machen. In dem Augenblick, wo Gott in seinem Wort sagt, macht euch keine Sorgen oder sorgt euch um nichts. Und es ist geschrieben im Imperativ, es ist geschrieben in der Befehlsform, in der aktiven Form, bedeutet das, Gott hat dir einen Befehl gegeben, dass du dir keine Sorgen machen darfst. Aber dennoch, obwohl er dir den Befehl gegeben hat, gibt er dir die Freiheit, ihm zu gehorchen oder nicht zu gehorchen. Und wir Christen haben so oft in unserer humanistischen Denkweise, haben wir uns oft gedacht, wir haben das Recht zu tun, was wir tun wollen. Haben wir aber nicht. Wir haben die Freiheit, aber das Recht haben wir eigentlich nicht. Und von dem her, wenn man heute sagt, du musst vergeben, dann kommen sofort so viele Leute von Ihnen zu und sagen, Reinhard, müssen durch gar nichts, ich muss gar nichts, niemand zwingt mich, Gott zwingt mich nicht. Natürlich zwingt mich Gott nicht. Nur als ein Jünger Jesus, als einer, der erkauft wurde mit seinem Blut, muss ich das tun, was er sagt, dass ich tun muss. Gleichzeitig erlaubt er mir, es auch nicht zu tun. Dann bin ich eben eine Person, die verstoßen hat gegen das, was er gesagt hat. Von dem her habe ich keine Angst jetzt, von Leuten angeklagt zu werden, die vielleicht politisch korrekt sind und wollen, dass ich es auch bin. Das werde ich ja nie sein. Für mich ist es das Wichtigste, Gott wohl zu gefallen und am Ende meines Tages, wenn ich mein Haupt auf meinen Kopfkissen, auf meinen Polster lege, ist es mir nicht wichtig, wie viele Menschen mir applaudiert haben, ist es mir wichtig, dass ich ihm gerecht geworden bin, dass ich das getan habe, was mein Meister, mein Herr, mein Jesus, der mich so teuer erkauft hat, von mir wollte. Und von dem her, warum müssen wir vergeben? Das ist die zweite Frage. Auch eine sehr wichtige Frage. Warum müssen wir vergeben? Wenn uns die Bibel klar sagt, dass wir vergeben müssen, dann ist das ja eine interessante und eine schöne Aussage. Aber weißt du, viele Menschen, die haben die Frage nicht beantwortet, warum muss ich das eigentlich tun? Und wenn du hier lieber einsetzen möchtest, statt warum müssen wir vergeben, warum sollen wir vergeben, dann machst du dir das mit dir selbst aus, okay? Für mich ist es keine Option. Und ich gebe euch jetzt hier Gründe, warum wir als Christen vergeben müssen. Und ich werde euch auch sagen, warum ich denke, dass das sehr wichtig ist. Es ist nicht insofern wichtig, dass es jetzt für uns eine Option wird, sondern einfach, dass wir auch verstehen. Dass wir einmal verstehen, warum ist es so wichtig, dass wir Christen wahrhaftig lernen, in konstanter Vergebung zu leben und niemals Unvergebung in unserem Herzen halten, die unser Leben ja so zerstören wird. Und ich möchte das bewusst sagen, nicht zerstören kann. Unvergebung hat nicht das Potenzial, dein Leben zu zerstören. Unvergebung wird dein Leben zerstören. Ich werde euch das noch zeigen von der Bibel her. Es gibt keinen Menschen, zumindest ich habe noch nie einen Menschen in meinem Leben kennengelernt, der in Unvergebung gewandelt ist und dessen Leben nicht irgendwo auf irgendeiner Art und Weise, auf irgendeiner Ebene auch Zerstörung erlebt hat. Ich habe noch nie eine Person in meinem Leben getroffen, die wahrhaftig das Volle und das Überschwängliche und das Leben über dem Durchschnitt, wie die Bibel auch dieses Zoe-Leben beschreibt, erlebt hat, im Alltag und gelebt hat, die in ihrem Herzen Unvergebung gehabt hat. Und weißt du, und wenn wir nur erkennen würden, wie gefährlich das ist, dann würden wir schon viel achtsamer damit umgehen. Ich hatte einen Freund, und ich sage bewusst, hatte einen Freund, denn dieser Freund hat jeden Kontakt zu mir abgebrochen. Ich habe alles getan, was ich tun konnte. Ich kann einfach nicht mehr tun. Ein Brasilianer, der hier in Brasilien lebt. Und dieser Mann, ein Mann Gottes, ein Mann, von dem ich viel gelernt habe, ein Mann, den Gott unwahrscheinlich gebraucht hat, in vielen Ländern auf dieser Welt. Ich bin mit dem Mann selbst gereist. Ich bin in anderen Ländern mit ihm gereist und gedient, über Afrika und Europa und Südamerika, also und sehr viel auch in Brasilien, habe wunderbare Dinge erlebt, gemeinsam mit diesem Mann dienen zu dürfen. Ein wirklich enger Freund. Und dieser Mann kam dann zu einem Punkt, wo da sind Dinge geschehen, die waren einfach auch sehr falsch, muss ich auch sagen. Da wurde an ihm gesündigt und Leute haben alles Mögliche gegen ihn getan, Lügen verbreitet und. Und er hat sein Herz so verletzen lassen, sein Herz so weit aufgemacht für diese Angriffe und Anklagen, hat sein Herz so verletzen lassen, hat sich so beleidigen lassen und hat am Ende des Tages nicht vergeben. Und ich kann mich erinnern, ich bin gesessen mit ihm auf meiner Couch einen ganzen Tag mit ihm und seiner lieben Frau, Debbie und ich, und ich habe ihm in die Augen geschaut und ich habe gesagt, du musst das loslassen, du kannst mit dem nicht leben. Weißt du, lange Geschichte kurz, er war nicht bereit, wirklich vom Herzen zu vergeben, nicht nur mit dem Mund, sondern das Wegschicken und es nicht mehr erlauben, zurückzukommen. Und heute ist dieser Mann vom Geistlichen her, und das soll keine Verurteilung sein. Ich warte darauf, dass er sich an mich wendet, dass er mich anruft oder mir eine Nachricht schickt, um ihm zu helfen. Aber heute ist dieser Mann jetzt vom Geistlichen, vom Reich Gottes, von der Sicht des Reiches Gottes her, in die Bedeutungslosigkeit abgesägt. Ehe geschieden, mit den Kindern hat er nichts mehr zu tun, weil die Kinder mit ihm nichts mehr zu tun haben wollen. Enkeln sieht er so gut wie nicht, weil die Kinder die Enkel von ihm abschotten. Lebt in einer homosexuellen Beziehung mit einem Mann, der viel, viel, viel jünger ist als er und macht nichts. Weder fürs Reich Gottes noch wirklich nichts für sein eigenes Leben, das bedeutungsvoll ist. Und weißt du, ich kann mich erinnern, als ich mit ihm gesessen bin und ich habe ihm angeboten, ihm zu helfen. Und ich habe auch gut verstanden, wie er gelitten hat. Ich habe ja gesehen, was die Leute ihm angetan haben. Ich war ja selbst nicht Teil von denen, die ihm das angetan haben. Ich war ja mitten dort drinnen. Und ich habe gesehen, die Lügen, die verbreitet wurden. Ich habe gesehen, die Lügen, die im Internet über ihn verbreitet wurden. Ich habe gesehen, die Intrigen, die da zustande gekommen sind. Ich habe diese Dinge hautnah miterlebt. Und ich weiß, und das habe ich auch gesagt, niemand sagt, dass dir diese Dinge nicht angetan wurden. Aber wenn du denen nicht vergibst, es wird in deinem Leben eine zerstörerische Wirkung haben. Und darum, also, warum müssen wir vergeben? Erstens, und ich mache das in Punkt A, weil es ein biblischer Befehl ist. Und ich schreibe einfach nur, weil es ein Befehl ist. Das Biblische lasse ich aus, das habe ich ja schon gesagt. Weil es ein Befehl ist. Hör zu, die Bibel befiehlt uns, gibt uns nicht die Option zu vergeben. Schau mal diesen Bibelvers an. Wir blenden hier im YouTube die Bibelverse nicht ein. Das ist zu viel Aufgabe und zu viel Arbeit für unsere Videomakers. Wir haben ja ein Mentoring, wo wir das noch viel, viel besser machen. Aber diese YouTube-Videos, die stellen wir gratis für alle zur Verfügung. Die nehmen wir hier ganz speziell auf, um diese Wahrheiten umsonst an alle Menschen weiterzugeben. Das tun wir auch sehr, sehr gerne. Wenn ihr tiefer gehen wollt, gibt es ein deutsches Mentoring, das wir haben. Einfach eine Nachricht schicken an uns, reinhardhirtler.com. Dann könnt ihr uns kontaktieren, wenn ihr mehr darüber wissen wollt. Da gehen wir tiefer, da machen wir auch die Video qualitativ besser. Da gibt es 2 Lehren pro Woche von 30 Minuten, die ich sonst nirgendwo anders lehre. Und auch Live-Meetings und eine Gruppe, wo man miteinander zusammen interagieren kann. Aber schaut mal diesen Bibelvers an, Matthäus 18, Vers 21 und 22. Hier sehen wir klipp und klar, es ist keine Option. Matthäus 18, Vers 21 und 22. So, schau mal, was hier die Bibel sagt. Da trat Petrus zu ihm und sprach: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Jesus aber antwortete ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern 70-mal 7. Also hier ist es klipp und klar, dass Jesus, er hat klipp und klar gesagt, hör zu, es ist keine Option, du musst den ganzen Tag über vergeben. Ständig musst du vergeben. Denk nur einmal, wie viele Menschen haben sich selbst ein Urteil gesprochen, indem sie das Vaterunser gebetet haben. Wie viele Menschen? Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wie viele Menschen haben ausgesprochen, deklariert, zu Gott gesagt: Ich möchte, dass du mir auf die gleiche Art und Weise vergibst, wie ich allen vergeben habe, die mir in der Schuld gestanden sind. Denk einmal darüber. Okay, ich vergebe dir, aber vergessen kann ich das nicht. Und plötzlich stehst du am Ende deines Lebens vor der Pforte der Himmelstür und Gott sagt zu dir: Vergeben habe ich dir schon, ich habe das nicht vergessen. Hier sind alle deine Sünden, alle hier aufgelistet. Wie denkst du, dass du in den Himmel kommst? Denk mal, kann ein Mensch, dessen Sünden nicht wahrhaftig vergeben worden sind, weggeschickt worden sind, die können nicht mehr zurückkommen, in den Himmel kommen? Die Frage darfst du für dich selbst beantworten. Wenn wir sagen, ich will Gott, ich möchte, dass du mir genauso vergibst, wie ich vergeben habe, dann sehen wir hier klar, es ist ein Befehl, Jesus hat diesen Befehl erteilt. Und später sehen wir auch noch, ich möchte das nicht vorgreifen, aber im Kolosserbrief sehen wir den gleichen Befehl. Er wurde geschrieben in der Befehlsform in der griechischen Grammatik, dass wir keine Option haben zu vergeben. Also der erste Grund, es ist ein Befehl der Bibel her. Im Grunde genommen ist es ganz, ganz simpel. Entweder du vergibst und du hast Gott gehorcht oder du vergibst nicht und du bist dem biblischen Befehl zu vergeben ungehorsam geworden. Nächstes Mal machen wir weiter mit einem nächsten Grund, warum wir vergeben sollen. Wir werden so gut wir können oder ich werde mein Bestes tun, so gut ich kann, euch zu lehren, beizubringen, helfen, in wahrer Vergebung wandeln zu können. Das ist die wahre Freiheit. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Verschmälern. Ich bin sehr dankbar für alles, was Jesus für mich getan hat. Aber weißt du, was interessant ist? Das Interessante ist, in Römer Kapitel 10, den Vers, den wir immer wieder zitieren, wenn wir Menschen, was wir Lebensübergabe nennen. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn ihr diesen YouTube-Video genossen habt, wenn ihr diese Lehre genossen habt und gesegnet worden seid und immer wieder kommen Fragen in uns rein, das war so für uns segensreich, wir haben so viel gelernt, aber wo gibt es noch andere Sachen, wo können wir mehr erfahren? Und ganz simpel, wir haben alle Sachen zusammengestellt, wir haben einen Mentoring, eine Gemeinschaft ohne Begrenzungen, wo wir jede Woche 2 30-minütigen spezielle Lehre aufgenommen haben, nur für diese Mentoring-Gruppe, wo einmal im Monat eine Live-Mentoring ist über Zoom, wo man auch interagieren und fragen kann. Brasilien Kids Care, ein wunderbarer Verein, den der Herr uns geschenkt hat, wo wir Waisenhäuser bauen und Kinderhäume hier in Brasilien. Eine Schule des prophetischen Übernatürlichen auf Deutsch, ähnlich auch in Europa. Unzählige Bücher, die der Herr mir geschenkt hat und die auch auf Deutsch erhältlich sind und so viele andere Dinge. Wenn ihr wissen wollt, was es noch alles von uns für euch gibt,